بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق بيت الله دم هاند فيلتن الله زيك ومتهل زن وكزنت الله محمد. Herzlich willkommen zur heutigen 30. Sitzung, liebe Geschwister, 30. Tawhid-Sitzung, in der wir in unserem letzten Sprint versuchen, soweit es geht, inshallah, das erste Band zu beenden. Sodass wir praktisch die Hälfte dieses Buches, circa die Hälfte des Buches, hinter uns haben. Wir bitten dann Allah subhanahu wa ta'ala nur darum, dass wir auch noch dazu geleitet werden, das noch umzusetzen, was wir da gelernt haben, und dass wir das auch wiederholen und nicht vergessen. Deswegen nehmen wir auch das auf, damit man das auch immer wieder sich nochmal anhören kann. Denn die ganzen Hadithe und Beweise und Themen, die wir gehört haben, man kann sie sich bestimmt nicht im ersten Mal alle merken. Wir haben letztes Mal angefangen, über As-Sihr zu sprechen. Und heute geht es um ein neues Kapitel. Es lautet Babu Shay'in min Anwa' As-Sihr. Das heißt, geht es um einige Arten von As-Sihr. Und dann gehen wir auch über, inshallah, zum Thema Wahrsagerei. Und dann gehen wir über, inshallah, zum Thema An-Nushrah. Was es bedeutet, das werden wir sehen. Und dann gehen wir über zum Thema At-Tatayyur. At-Tatayyur werden wir auch, inshallah. At-Tatayyur sind wir jetzt gleich im ersten Hadith, den wir jetzt anschauen werden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zwar in einem Hadith, den Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala überliefert hat, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna al-ayafata wa al-tarqa wa al-tiyarata min al-jibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt jetzt ein paar Sachen, die zum Sihr gehören, einfach. Okay? Und das sind beispielhafte Sachen, die nicht, und wir meinen, wenn wir diese paar Sachen erwähnen, meinen wir damit nicht, dass darin alle Arten von Sihr erwähnt worden sind, sondern es sind ein paar bekannte Sachen, die in der Jahiliya-Zeit bekannt gewesen sind. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch erwähnt. Und damit wir, also diese Beispiele dienen sehr oft was, und zwar sie dienen, dass wir lernen, was Sihr ist, und dass wir auch dann darauf aufbauen können. Das heißt, wenn irgendwas Neues kommt, dann wird auch dementsprechend das Urteil dementsprechend gesprochen. Er sagte erst einmal, Al-Iyafa ist eine Form von Sihr. Al-Iyafa, Entschuldigung, ist eine Form von Al-Jibit. Ja? Und das werden wir gleich sehen, was Al-Jibit bedeutet. Ja? Al-Iyafa bedeutet, dass man dass man einen Vogel aussendet, und dementsprechend, wo der Vogel hinfliegt, links oder rechts, dann ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ob man wenn nach links ausfliegen lässt, wenn er losfliegt und fliegt nach links, dann ist das ein schlechtes Zeichen, dann hält es einem weg, hält es einem ab, davon loszureisen oder irgendwas Bestimmtes zu tun, und wenn es nach rechts fliegt, dann ist es ein gutes Zeichen und dann fliegt man weiter. Das ist eine Art, sagt man, das nennt man Iyafa. Die zweite Sache, die verboten ist, und das ist eine Form des Schirk. Warum ist es eine Form des Schirk? Weil man der Ansicht ist, wenn man so etwas tut, dass diese Sachen ein Zeichen sind, dass es etwas Gutes oder Schlechtes ist, und man glaubt, dass diese Sachen eine frohe Botschaft oder eine schlechte Botschaft sind für etwas, was man tun möchte. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Anzeichen gesetzt hat, und wir setzen diese Sachen als Anzeichen des Guten oder Anzeichen des Schlechten, dann haben wir diese Sachen selbst gesetzt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesetzt hat, und stellen uns auf die Stufe Allahs, indem wir versuchen, indem wir glauben, dass diese Sache ein gutes Zeichen ist oder diese Sache ein schlechtes Zeichen ist, obwohl es in Wirklichkeit kein Zeichen für gar nichts ist. Ja? Und deswegen ist es eine Form des Schirk. Und die zweite Sache sagte At-Tarq. At-Tarq bedeutet, dass man in den Boden Linien malt und davon abliest, wie auch immer, Allahu A'lam, wie auch immer davon abliest, was in der Zukunft geschehen wird, oder dass man davon abliest, Dinge, die man eigentlich nicht kennt, also Dinge, das Verborgene. Und es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, dass ein Prophet dieses machte, dieses Linien malte in den Sand. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man wafaqa khattahu fadak. Derjenige, der genauso Zeichen malen kann wie dieser Prophet, dann ist es richtig, was er macht. Und dieser Hadith bedeutet entweder, man wird es sowieso nicht machen können, weil der Prophet, der das gemacht hat, ist schon gestorben und wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. Also im Sinn gemäß, wer von euch kann das schon machen, wie er es gemacht hat, deswegen unterlasst es lieber. Und die andere Ansicht ist ganz einfach, dass es ein Prophet und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das beigebracht in Form einer Offenbarung. Und deswegen, wir bekommen keine Offenbarung, deswegen können wir ihm da nicht nachmachen. Ja? Das heißt, wenn jemand das macht, heutzutage, und glaubt, dass es irgendwie ein Zeichen ist, etwas Verborgenes zu kennen, ist wieder eine Form von Ashirk zweifellos. Ja. Gut, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, At-Tiyarah, ist auch eine Form des Shirk. Und zwar, At-Tiyarah bedeutet, ähnlich wie Al-Iyafa, habe ich gesagt, geht es um den Vogel, der da gesendet wird, und den man dann schaut, wohin er fliegt. At-Tiyarah ist allgemein, egal was man an Gutem sieht oder an Gutem hört, und dann denkt man, dass das ein gutes Zeichen ist. Oder wenn man etwas sehr Schlechtes sieht oder Schlechtes hört, dann denkt man, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Das ist allgemein das Wort Tiyara. Ne? Und der Tiyara, wie wir gleich sehen werden, im Hadith At-Tiyaratu Shirk. At-Tiyaratu Shirk. Und deswegen, also wer also glaubt, dass dies ein gutes Zeichen ist, wenn man, wie wir kennen das hier, also in unseren Ländern hier gibt es manchmal diese Sache, wie eine schwarze Katze läuft vorbei, dann denkt man, es ist ein schlechtes Zeichen und bringt Unglück, ja? Oder Scherben bringen Glück, oder beim Polterabend bei den Christen, die werfen dann so Teller und dann denken sie, das bringt Glück dem Hochzeitspaar. Das sind alles Formen von Schirk, weil man denkt, dass diese Sachen eine Ursache sind, dass es Glück bringt oder ähnliches. Wenn man auch noch denken würde, dass diese Sachen selbst wirken ohne Allah subhanahu wa ta'ala, dann wäre es sogar großer Form von Schirk. Ja? Aber das haben wir ausführlich, alhamdulillah, am Anfang erwähnt. Ja? Und Auf, radiallahu anhu, er hat das so ausgelegt, wie wir das eben gesagt haben, so ähnlich. Ja? Und Al-Hasan al-Basri hat das auch so ähnlich ausgedrückt, als er sagte, Al-Jibbet, Wahyum min al-Shaytan, also der Prophet hat gesagt, Al-Iyafa, At-Tarq und At-Tiyara, was wir gerade diese drei Sachen auch erwähnt haben, sind eine Form von Al-Jibbet. Und Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, was mit Jibbet gemeint ist, sagte, ist einfach eine Offenbarung des Shaytan. Eine Offenbarung des Shaytan, klar. Also es gehört zur Tat des Shaytan. Dieser Isnad, sagt der Autor, ist Jayyid. Jayyid, wissen wir, ist eine Stufe über Hasan und unter Sahih. Warum hat der Autor Al-Iyafa jetzt zum Beispiel oder diese drei Dinge erwähnt unter dem Kapitel Sihr? Weil, genauso wie beim Sihr die Ursache unbekannt ist oder verborgen ist, auch bei diesen Sachen ist die Wirkung eigentlich gar nicht da. Und man denkt, sie ist da, aber sie ist nicht da. Das ist der Grund, warum der Autor, rahimahullah, diese erwähnt hat bei diesem Kapitel. Ja. Dann sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu, arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man iqtabasa shu'batan min al-nujum, faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr, zada ma zad. Al-Nujum ist der Plural im Arabisch von Najm und bedeutet die Sterne. Und gemeint ist, dass man durch bestimmte Sternenbilder, wissen wir, ja, denkt, dass etwas Bestimmtes auf der Erde passieren wird. Ein bestimmter Stern geht auf oder ein bestimmter Stern geht unter und dann sagen diese Leute, die Astrologen, dass durch diese Sternekonstellation geschieht etwas Gutes, etwas Schlechtes auf der Erde. Das ist auch eine Form von Ashirk. Und der Prophet Satan sagte, wer etwas von dieser Sache lernt, der hat einen Teil von As-Sihr gelernt. Je mehr er lernt, desto mehr Sihr hat er gelernt. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aus dem Hadith lernen wir zum Beispiel, dass die Sahara nicht eine Stufe sind, auch wieder Stufen gibt, wie bei allen Sachen. Ja? Genauso wie bei den Kuffar Stufen gibt und bei den Fasiqun Stufen gibt, gibt es auch bei den Salihin und gläubigen Menschen ebenfalls Stufen. Ja. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Autor sagte, der Isnad ist sahih. Und der Hadith ist auch anderswo, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Ja. Aber jetzt wollen wir aber festhalten, dass das Anschauen von Himmelskörper, von Sternen, von Planeten und so, ist nicht immer verpönt. Ist nicht immer etwas Schlechtes. Wenn ich dadurch wenn ich denke, dass diese Sachen irgendeine Wirkung haben, ja, im Sinne von, dass etwas Gutes passiert auf der Erde, etwas Schlechtes passiert auf der Erde, dann ist natürlich, es ist Schirk. Warum? Weil es in Wirklichkeit keine Wirkung hat und keine Ursache ist für etwas. Ah, und deswegen, wir kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in dem er gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, heute sind manche meiner Diener als Kuffar aufgewacht und manche Diener als Gläubig aufgewacht. Derjenige, der gesagt hat, der Regen ist herabgesandt worden aufgrund der Wolken und aufgrund der Planeten so und so, der ist ungläubig mir gegenüber und gläubig gegenüber die Planeten. Und wer gesagt hat, der Regen ist herabgesandt worden durch Allahs Gunst, Allahs Barmherzigkeit, der ist mir gegenüber gläubig, sagt Allah, und den Planeten gegenüber ungläubig. Ja? Deswegen wissen wir, wenn es Dinge gibt, was hat Sternenkonstellationen oder solche Sachen damit zu tun, dass es regnet oder nicht regnet? Gar nichts. Und sie sind auch nicht die ursprüngliche Ursache, sondern der ursprüngliche Verursacher ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wenn man zum Beispiel diese ganzen Sternenkonstellationen oder nicht Sternenkonstellationen, sondern den Verlauf von meinetwegen Wolken oder ähnlichem studiert, damit man weiß, ob es regnet oder nicht regnet, zum Beispiel. Ja? Oder die Wettervorhersage zum Beispiel. Oder ob man, wenn man zum Beispiel den Verlauf der Sonne studiert oder den Verlauf des Mondes studiert, um die Uhrzeiten zu kennen oder um die Gebetszeiten zum Beispiel besonders zu kennen. Ja? Das kann sogar teilweise eine Pflicht sein, dass man das lernen muss. Ja? Weil manche Menschen, mindestens ein Teil der Muslime, muss wissen, wann die Gebetszeit eintritt und wann die Gebetszeit nicht eintritt. Ja? Und dafür sind ja diese ganzen Sachen erschaffen worden. Zum Beispiel die Mondstationen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, des Mondes. 28 Stationen, sagt man, hat der Mond, ja. Diese Stationen, die sind ja erschaffen worden. Warum? Damit wir die Monate kennen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran also beigebracht hat. Und dann besonders, damit wir wissen, wann Hajj ist. Ja, du weißt also, in Surat al-Baqarah. Insofern kann es sein, dass diese Sachen sehr wohl sinnvoll sind, das zu lernen. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ, und an den Sternen werden sie geleitet. Das heißt, wir finden den Weg anhand der Sterne teilweise. Ja? Wo Norden, Süden, Osten, manche Leute wissen das. Ja? Sie wissen anhand der Himmelskörper, in welche Richtung sie segeln müssen. Ja. Dann gibt es einen Hadith bei An-Nasa'i, überliefert von Abu Huraira, radiallahu anhu wa ta'ala. Das sind jetzt alles, wie ihr seht, Beispiele für As-Sihr. Beispiele für As-Sihr. Und alles, was in diese Kategorie fällt. Ja? Und deswegen sehen wir, Sihr ist nicht nur das, was uns als erstes in die Gedanken kommt. Wenn wir über Sihr reden, denken wir vielleicht an das, was Musa a.s. passiert ist mit dem Stock, der so aussah, als hätte er sich bewegt. Ja? Aber hier sehen wir, dass viele Themen in den Bereich des Sihr passen. Weil das Wort Sihr eine Bedeutung hat, die wir am Anfang erklärt haben. Beispiel, eine weitere Sache ist, Abu Huraira radiallahu anhu überliefert uns in An-Nasa'i, er sagte, man aqada uqdatan thumma nafasha fiha faqad sahar, wa man sahar faqad ashrak, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Wer einen Knoten bindet oder Knoten macht, ja, und darin reinbläst, der hat Sihr begangen. Und wer Sihr begeht, hat Schirk begangen. Und wer sich an etwas klammert, dem ist er dann überlassen. Dem ist er dann ausgesetzt. Und was das bedeutet, ist klar. Wir kennen Surat al-Falaq, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, dass wir suchen Zuflucht vor den Knotenanbläserinnen. Ja? Das ist eine Form von Sihr, dass man Knoten bläst und Allahu a'lam wie. Dadurch Sihr bejagt. Und dann sagt, was uns aber interessiert ist, besonders, وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكْ, und wer Sihr begeht, der ist, begeht Schirk. Und dann heißt es im weiteren Lauf des Hadithes, und wer sich an etwas klammert, das heißt also, wer denkt, dass eine bestimmte Sache hilft oder schadet, und wo sie nicht helfen kann und nicht schaden kann, wie zum Beispiel die schwarze Katze, der, dem ist er dann überlassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala dann überlässt dich dann dieser Katze, die, auf die du dich vertraust. Du denkst, die Katze, oder wer ein Vogel sendet und der Vogel läuft nach links und du denkst, es ist schlecht und bleibst zu Hause, oh, Allah überlässt dich dann diesem Vogel. Oder im Katholiken nach rechts. Und du gehst dann raus und sagst, okay, bitteschön. Aber normalerweise, der Mensch hat einen Verstand und weiß, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, überliefert uns, na okay, der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, der ist bei An-Nasa'i und anders. Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gesagt hat, Ala unabbi'ukum mal adhu hiya an-namima al-qalatu bayna an-nas. Er sagte, alaihi salatu wa salam, soll ich euch nicht sagen, was al-adhu bedeutet? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, al-adhu, ja, al-adhu übrigens bedeutet, das Abschneiden, al-qat'a auf Arabisch, okay? Und gemeint ist, der Prophet fragt, soll ich wissen, soll ich sagen, was das wirkliche Abschneiden ist? Ja? Er sagte, oder Trennen, was wirkliches Trennen ist? Er sagte, ja, das wirkliche Trennen und Abschneiden ist an-Namima. Al-Qalatu bayna an-Nas. Wir wissen, an-Namima bedeutet was? An-Namima bedeutet, dass man Worte von bestimmten Menschen von einer Gruppe zur nächsten Gruppe trägt, um dadurch Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen. Du sagst, du weißt genau, dass du durch diese Worte, wenn du sie trägst von den einen Muslimen zu den anderen, wird dadurch Zwietracht entstehen zwischen den Muslimen und dadurch wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und das ist eine Sache, die viele Leute unüberlegt machen. Und das Problem ist bei solchen Sachen, dass bei einem Namima oder Al-Riba und solchen Sachen, die Katastrophe, die sich dadurch ergibt sich, egal ob du die Nia hattest oder die Nia nicht hattest. Das spielt keine Rolle. Deswegen muss man sich vorher überlegen, was man sagt. Ob das, was man sagt, weitergab, du musst wenn manche Leute sagen, zum Beispiel, sie fangen mit dir so an zu reden, dann sagst du dir, weißt du was, ich möchte eigentlich nicht schlecht über den Sohn zu reden, aber er macht das und das und das und das und das. Okay? Und glaubt ihr, dass dadurch die Liebe verbreitet wird zwischen dem Muslim und dem anderen? Und natürlich sicherlich nicht eine rhetorische Frage. Sondern dadurch verbreitet man eher, dass man schlecht denkt über die eine Person, schlecht denkt über die andere Person. Und das ist überhaupt nicht gut. Und manche Leute machen das. Und das Problem ist, dass die Katastrophe an der Sache ist, ein Namima ist eine große Sünde. Wie in Sahih al-Bukhari, eine große Sünde ist, ja. Wofür man also im Grab bestraft wird. So hat der Prophet Sa'ad uns mitgeteilt. Möge Allah unsere Zunge hüten davor. Deswegen wirklich, ich erinnere mich daran, als erstes und auch euch daran, dass wir, bevor wir was reden, überlegen, was wir sagen. Weil der Prophet hat das als Zeichen gemacht für einen gläubigen Menschen, dass er nur redet, wenn er weiß, dass es gut ist, was er sagt. Er sagte, man kann yu'minu billahi wal yawm al-akhir, wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an-Namima bezeichnet als al-adhu, al-qata', das Abschneiden trennt? Natürlich, weil es die Verbindungen zwischen den Muslimen trennt und das gar nicht so gut ist. Warum hat der Autor, rahimahullah, das erwähnt in Kapitel As-Sihr? Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort ist sehr fein, möge Allah ihn dafür belohnen. Er sagte, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass die Menschen, die Sihr lernen, sie lernen es, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dass sie durch den Sihr die Verbindung zwischen dem Mann und seiner Ehefrau auftrennen. Ja? Sie trennen den Mann von seiner Ehefrau durch den Sihr. Und das ist also, deswegen ist Al-Namima etwas Ähnliches. In dieser Hinsicht hat es eine Ähnlichkeit mit Sihr. Denn genauso wie man Al-Namima dadurch trennt, die Beziehung, die Verbindung, verschlechtert zwischen sich und dem anderen Muslim, genauso mit Al-Sihr passiert genau das Gleiche. Ja? Und wenn die Illa die gleiche ist, also das heißt, die Illa ist die Ursache, warum das verboten ist in diesem Fall. Die Illa, warum Al-Namima verboten ist, weil es eben denn die Verwandtschaftsbande unterbricht. Und Al-Sihr, einer von den Gründen von Al-Sihr ist genau das Gleiche. Insofern ist beides absolut verboten. Ja. Dann, liebe Geschwister, ist überliefert worden über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, inna minal bayani la sihra. Er sagte, manche klare Worte wirken wie Sihr, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim von Abdullah ibn Umar. Und warum sind manche klare Worte wie Sihr? Weil manche Leute, wenn sie reden, dann haben sie eine Auswirkung, also eine Wirkung auf den Zuhörenden, sodass dass der Zuhörende gefangen ist und beeinflusst wird von dem Sprecher. Sie wissen, dass die gleichen Worte, die von zwei verschiedenen Menschen gesprochen werden, haben unterschiedliche Wirkungen. Und deswegen, liebe Geschwister, eine Person, die klar spricht und deutlich spricht und beeinflusst kann und rhetorisch einfach gut ist beim Reden und wie ein Khatib, der ist auch eigentlich da angehalten, sind möglichst gut die Leute natürlich beeinflussen kann, im positiven Sinne. In dem Sinne ist es nicht jede Form von klaren Worten und klarer Darlegung schlecht, sondern je nachdem, wie es eben verwendet wird. Und derjenige, der sich am klarsten ausgedrückt hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das heißt, wenn man dies kann und dies für den Islam verwendet, ist es eine gute Sache. Und wenn man dies macht und für etwas Verbotenes verwendet, dann ist es eine schlechte Sache. Ja? Also dann ist es eine Form von Sihr, eine Form von, also wieder auch, du hast einen guten Einfluss auf eine andere Person oder du hast eben einen schlechten Einfluss auf eine Person, dann ist es eben eine schlechte Form. Ja. Alhamdulillah. Kommen wir zum zweiten Thema heute. Der Autor sagt, Babun Maja'a fil Kuhani wa Nahmihim. Nächste Kapitel lautet also, was überliefert ist über die Wahrsager und diejenigen, die zu ihnen gehören. Imam Muslim rahimahullah ta'ala hat in seinem Sahih Werk überliefert über einige Frauen des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yama. Wer zu einem Wahrsager geht und ihn fragt und ihn dann glaubt, was er sagt, dem werden 40 Tage lang sein Gebet nicht mehr angenommen. Und was bedeutet Kahin, Wahrsager? Wir wissen ganz normal, dass ein Wahrsager jemand ist, der etwas den Menschen mitteilt von Al-Ghaibe, von etwas, was verborgen ist. Und das heißt, etwas, was ein Mensch nicht wissen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala, gibt ihm dazu das Wissen, wie den manchen Propheten über manche Dinge, über das Verborgene, mitgeteilt hat. Oder manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch uns Sachen mitgeteilt. Unser Prophet hat uns auch über Al-Ghaibiyat mitgeteilt. Manche Sachen, die Yawm al-Qiyamah geschehen zum Beispiel, alles Ghaibiyat, die passieren werden. Und trotzdem sind wir keine Kohan, deswegen, weil wir wissen es ja auf dem erlaubten Weg. Und weil es auch wirkliches Wissen ist. Ja. Und diese Leute, wie wir am Anfang mal gelernt haben, sie wissen das ja nicht aus heiterem Himmel, sondern manchmal, was sie sagen, ist tatsächlich wahr. Und zwar haben wir gesagt, der Teil, den sie wirklich gehört haben von den Engeln, die Djinn, die Shayatin von den Djinn, die das wirklich gehört haben von den Engeln, das, was sie gesagt haben, ist wahr. Nur, sie fügen dann dazu noch 99 andere Lügen hinzu. Und insofern ist meistens, was sie sagen, falsch. Und das Problem ist, dass die Leute glauben, dass die Person die Zukunft kennt und das Verborgene kennt. Und deswegen ist es natürlich klarer Kufr. Deswegen ist es der klare Kufr, also gibt es überhaupt keine Zweifel. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Surat al-Naml, قُلْ sprich, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Sprich, niemand kennt das Verborgene. Also weder jemand in den Himmel noch jemand auf der Erde, außer Allah. Das ist in Surat al-Naml, Vers 65. Deswegen, wenn jemand sich aber stützt auf etwas, was bekannt ist dafür, dass es gemäß dem Ursache-Wirkung-Prinzip wirklich wirkt, ja, wie zum Beispiel, wenn die Astrologen sagen, Meteorologen sagen, wenn sie sagen, bei diesem Druck und bei dieser Feuchtigkeit und so, wird es höchstwahrscheinlich regnen. Wie wisst, die irren sich auch manchmal. Ist ja nicht nur, dass sie immer recht haben, ne? Aber sie stützen sich auf Ursachen, die nachgewiesen oder durch Experimente oder durch langjährige Erfahrung nachgewiesen haben, dass diese Sachen auch wirklich dann zur Folge haben, dass es regnet, dass es zur Folge haben, dass es meinetwegen heißer wird oder kälter wird oder ähnliches. Und auch mal salopp ausgedrückt, wenn ein kalter Windzug oder sowas von irgendwo von Norden zu uns kommt, dann ist es auch nicht schwer zu sagen, dass bei uns auch kalt wird. Ja, also, aber wie gesagt, aber die Sachen konnte man vielleicht früher nicht, aber heutzutage kann man sie. Und das hat überhaupt natürlich nichts zu tun mit Wahrsagerei, sondern die Wettervorhersage ist also keine Wahrsagerei, solange sie sich stützen auf die Wissenschaften natürlich. Und im Gegenteil, wenn jemand leugnet etwas, was durch Experimente nachgewiesen ist, dann würden wir die Person als verrückt einstufen. Genau. Ja. Ja. Dann, warum wird einem dann das Gebet 40 Tage lang nicht angenommen? Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Warum ausgerechnet 40 Tage, nicht 41, nicht 39? Allahu a'lam. Aber, dass diese Sache eine Form des Kufr ist, das ist, was uns besonders interessiert. Natürlich das Gebet auch, Allah musta'an. Übrigens, dass einem das Gebet 40 Tage nicht angenommen wird, heißt nicht, dass man dann nicht mehr betet 40 Tage, ja, sondern man muss 40 Tage lang beten, aber man wird dafür nicht belohnt. Man wird dafür einfach nicht belohnt. Und warum ist man ungläubig, wenn man einem Wahrsager glaubt? Weil dann hat man den Koran geleugnet. Besonders den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Jetzt aber, die Frage ist, wenn ich einem Wahrsager eine Frage stelle, bin ich dann immer sofort ungläubig? Nein. Oder wenn ich ihm eine Frage stelle, ist es immer haram? Nein. Die Antwort ist, sagt der Gelehrte, es gibt verschiedene Arten, eine Frage zu stellen. Wenn man einfach nur eine Frage stellt, ja, ohne dem Wahrsager zu glauben, ist auf grundsätzlich eine verbotene Sache. Ja, das heißt, man kann sagen, stellt mir eine Frage, aber nachher man glaubt ihm nicht. Okay? Das heißt, trotzdem hat man eine verbotene Tat begangen, weil man ist zu diesem Wahrsager gegangen. Und bei in Sahih Muslim ist übrigens nicht das Wort drin und dann glaubt er ihm. Das heißt, überhaupt, wenn man zu einem Wahrsager geht, wird ein 40 Tage langes Gebet nicht angenommen. Die zweite Art von Frage ist, man fragt ihn, weil man glaubt, dass er es weiß. Das ist Kufr, klarer Kufr. Die dritte Art der Frage ist, man fragt ihn, um ihn zu prüfen, ob er wirklich die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Ja? Und das ist inshallah yani, nichts Schlimmes für denjenigen, der Zweifel hat und sich bestätigen möchte, dass er nicht die Wahrheit spricht. Ja? Aber wenn er das macht, um die Wahrheit herauszufinden, von dieser, also um ihm zu glauben, dem Wahrsager, Allah musta'an, das wäre eine Form des Kufr, klar. Ja? Eine vierte Form ist es zu fragen, weil man genau weiß, wie man ihn fragt, damit er lügt. Das kann man machen. Ja? Wenn man Fragen hat, um ihn zu fragen, und wenn man die Antwort zu ihm hat, kann man dann den Leuten beweisen, dass er gelogen hat, das ist eine Form, die erlaubt ist. Ja? Sogar kann sein, dass sie verlangt ist, ja? Damit man den Leuten das klar macht. Ja. Ja, denn wir wissen, liebe Geschwister, das gleiche verhält sich mit den Djinn. Die Djinn, wenn man mit ihnen redet und kommuniziert, was der Prophet Sassan auch gemacht hat. Deswegen ist ja, also im Sinne von, der Prophet Sassan hat den Koran gelesen und die Djinn haben das erfahren. Und der Prophet Sassan hat auch mit ihnen gesprochen, hat zu ihnen gesagt, Sassan, lakum kullu azmin. ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. Das heißt, er sagte zu ihnen, jedes Stück Knochen, über das Allahs Name aufgerufen wurde, oder das Allahs Name gerufen worden ist, das gehört euch und ihr werdet es mit viel Fleisch vorfinden. Ja. Und dieser Hadith ist bei Muslim. Insofern hat der Prophet mit ihnen schon in den Islam beigebracht, was für sie, bei manchen Reden gilt es für sie anders als für uns Menschen. Aber unser Prophet ist ja entsandt worden zu den Menschen und zu den Djinn. Und deswegen, wenn man mit den Jinn kommuniziert, ist es grundsätzlich keine verbotene Sache. Das heißt, wenn du ihnen was Gutes beibringst oder sie von dir etwas Gutes lernen wollen oder wenn du sie verwendest, damit sie dir etwas Gutes tun, Beispiel Suleiman a.s. Ja, hat den Jinn unter seiner Obhut gehabt. Ja? Und sie mussten sogar tun, was er ihnen befohlen hat. Aber wenn man von ihnen etwas verlangt und sie tun einem etwas nur, wenn man sie anbetet oder für sie opfert oder sie etwas macht, was haram ist, was schirk ist, dann natürlich ein Verbot, ne? Vor Zweifel doch sehr. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert für den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. So sagte er, radiallahu anhu, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er sagt, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und das hat er klar und deutlich schon gesagt. Ja. Und übrigens, liebe Geschwister, wenn wir im Koran lesen oder in der Sunna lesen, dass über den Propheten, dass der Koran zum Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist, ja, unsila, anzalallah, der Koran hat Allah hat herabgesandt, dann wissen wir, dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und jeder Vers, wo drin steht, dass der Koran herabgesandt worden ist, ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist und dass der Koran von oben nach unten herabgesandt worden ist. Und weiterhin auch, wenn wir sagen, der Koran ist Allahs Wort, dann wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Worte gesprochen hat. Denn es gibt keine Worte, die nicht gesprochen worden sind. Ja. Es gibt keine Worte, die nicht einen Sprecher haben. Ja. Es gibt keine Worte ohne einen Sprecher. Es gibt nicht. Da kann man sich mal lassen, kann man mal ein bisschen darüber nachdenken. Ja. Gut. Ja, alhamdulillah. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Autor einen ähnlichen Hadith nochmal erwähnt, deswegen erwähnen wir einfach kurz. Und so sagte Abu Huraira radiallahu anhu in weiteren Überlieferungen: Man ata arrafen au kahinen, fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gleicher Hadith wie gerade eben, nur dass er zwei Worte verwendet hat: arraf und kahin. Und manche Gelehrte sagen, arraf ist das gleiche wie kahin. Manche sagen, Arraf ist etwas anderes, und das werden wir sowieso gleich, inshallah, ausführlich erklären, was damit gemeint ist. Dann hat Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam folgendes gesagt hat: Laysa minna man tatayyara au tatayyara lah, au takahana au takuhina lah, au sahara au suhira lah, wa man ata kahinan saddaqahu bima yaqul. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Und zwar Al-Bazzar überliefert über einen Isnad, der jayyid ist, wie der Autor sagt, dass der Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم gesagt hat: Folgende Leute gehören nicht zu uns. Erstens jemand, der Tatayyur macht, also Tiyara macht, oder dem es gemacht wird. Tiyara, ich erwähne noch einmal, ist das, wenn man etwas hört oder sieht und glaubt, dass es etwas Gutes bewirkt oder Schlechtes bewirkt. Gutes Zeichen oder schlechtes Zeichen. Oder wenn man Wahrsagerei betreibt oder wenn für einen Wahrsagerei betrieben wird oder wenn man Sihr betreibt oder wenn für einen Sihr gemacht wird. Und dann sagt er, alayhi salatu wassalam, und wer zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er gesagt hat, der ist ungläubig dem gegenüber, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist oder was auf ihn herabgesandt worden ist. Ja. Und das Gleiche ist überliefert worden bei Tabarani in Al-Awsat über Abdullah ibn Abbas. Ja. Jetzt kurz, was ich gerade eben gesagt habe. Arraf ist auch was Folgendes. Und zwar Arraf kann sein, es bedeutet ein Wahrsager, wie auf Arabisch Kahin. Aber Arraf kann auch bedeuten Folgendes, Ähnliches. Und zwar, wenn du zu jemandem gehst und du erzählst ihm meinetwegen irgendwie von deinem Problem oder ähnliches und dann anhand von Dingen, die du ihm erzählst aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit etwas, schließt er daraus meinetwegen wer Sihr über dich ausgewirkt hat. Wer Sihr gemacht hat. Also gemeint ist aus Worten, die du sagst, die natürlich keine klare Ursache sind. Also nicht, wenn ich sage, also ich, weißt du, ich gehe regelmäßig zum Zauberer so und so und ich weiß, ich werde mich verzaubert haben. Ja? Und dann sagt er dir, der Zauberer war der da. Na, das ist nicht das, ja. Aber wenn du ihm irgendwie erzählst Sachen und dann erschließt er aus der Geschichte, die du erzählt hast, irgendwie, dass erschließt er daraus irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann. Irgendetwas, was er eigentlich nicht wissen kann, ja. Manche Gelehrte sagen, das ist ein Arraf. Und andere sagen, ein Arraf ist jemand, der dir sagt, was in deinem Herzen ist. Oder was jemand anderes denkt oder glaubt, ja. Natürlich auch so reviert, kann niemand wissen, was Allah. Das wissen nicht immer die Engel, was in meinem Herzen für Absichten hat, ja. Und manche Gelehrte sagen, wallahu alam, nichts anderes. Araf ist genau das gleiche wie Kain. Und wie gesagt, ich möchte euch das nicht vorenthalten. Warum nicht, ja? Wie zum Beispiel, und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Abu Abbas, er ist der Ansicht, dass dieses Wort Araf ein Überbegriff ist für alle diese verschiedenen Formen, die wir erwähnt haben. Von Kahin, oder jemand, der Sterne schaut, aus Sternen schließt, ja? Oder jemand mit Sand spielt und daraus auch verborgene Sachen herauslesen möchte, ja, und ähnliches, ja. Als kleine Nebensache, weil sie auch erwähnt ist, und zwar Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, er war nie verheiratet, und er ist einer von den wenigen großen Gelehrten, denen man den Titel Sheikh al-Islam gegeben hat, der Sheikh des Islam, und jemand, der sieht, was der Mann geschrieben hat und geleistet hat in seinem Leben, allein schon, also die Bücher, die er geschrieben hat, und das Wissen, was in jeder Zeile steht, die der Mann schreibt, wie viel er gewusst haben muss über die Rechtsgelehrten, über den Fiqh, über den Tafsir. Der Mann war einfach bewandert in Fiqh, in Hadith, in Tafsir, in all diesen Wissenschaften. Der weiß, dass dieser Mann zu Recht Sheikh al-Islam genannt wird. Ja? Und wer eben diesen Titel Sheikh al-Islam aberkennen möchte, das ist eine Person, die wirklich entweder einfach Hass verspürt ihm gegenüber oder nicht weiß, was der Mann tatsächlich geleistet hat. Und meistens ist es so, die Menschen haben nicht einmal ein Buch aufgeschlagen von diesem Mann, um zu wissen, was er alles gesagt hat. Und übrigens hat er, rahimahullah, niemals geheiratet, und er hat es nicht unterlassen, weil es eine Form von Askese ist, weil das ist eine christliche Form der Askese, die mit dem Islam gar nichts zu tun hat. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, war gelehrter als wir, und er kannte sehr wohl den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass eben das Heiraten ein Teil seiner Sunna ist. Aber Allah weiß am besten Bescheid. Man sagt, manche sagen auch, er hat vielleicht Sklavinnen gehabt, Ima auf Arabisch, aber das stimmt nicht, hat er nicht gehabt, sondern man, wallahu a'lam, er war einfach nicht, hatte keine Sohn, vielleicht hat er keine starke Neigung einer Frau gegenüber gehabt, oder er, rahimahullah ta'ala, war einfach beschäftigt mit dem Dschihad, den er verwickelt hat gegen die Tataren und anderen, und deswegen hat er nicht geheiratet, und Allah weiß am besten Bescheid. Ja? Weil manche Leute behaupten, die irgendwie was unterstellen möchten, die sagen, ja, er ist ja in Damaskus begraben, rahimahullah, und manche sagen, er hat in seinem Grab, also neben seinem Grab ist dann noch sein Kind begraben, so Quatsch, also. Ja. Also die Leute, also das Einfachste, liebe Geschwister, wenn man mit jemandem diskutiert und möchte eben beweisen, dass er falsch liegt, fragt man ihn einfach, was ist dein Beweis? Und meistens ist dann das Gespräch dann schon zu Ende. Weil die meisten Leute keinen Beweis haben. Dann sagte Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, und zwar wurde er gefragt über, oder hat geredet über Leute, die Buchstaben schreiben und daraus und aus Sternkonstellationen Dinge schließen, aus dem Verborgenen. Und dann sagt er, radiallahu anhu arda, die Überlieferung ist bei Abd al-Razzaq in seinem Musannaf und al-Bayhaqi in Sunan al-Kubra, er sagte, ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Ich glaube, jemand, der sowas macht, hat keinen Anteil mehr bei Allah. Ja? Der bekommt am Jenseits gar nichts. Und offensichtlich bedeutet das, dass er Kafir ist. Ja? Weil wer behauptet, er kennt das Verborgene oder kann das Verborgene schließen, übrigens, die Sachen sind nicht also weit hergeholt. Inshallah ist es nicht mehr verbreitet, aber Es ist, geht leider unter den Muslimen, gibt es solche Sachen. Leute spielen so mit Buchstaben und Zahlen und Münzen und solche Sachen. Und dann schließen sie daraus Sachen und Allah musta'an, in einem Augenblick verlierten sie ihre ganzen Gebete, die sie gemacht haben, ganze Zakat, die sie gezahlt haben, ganze Sadaqa, jedes gute Wort, was sie gesprochen haben, jedes Sajjah, die sie gemacht haben, ist einfach nicht mehr wert. Ja? Weil sie glauben, dass das verborgen ist, ist ein Quatsch. Ja? Hätten sie gefragt, wäre das nicht passiert und das ist sowieso Blödsinn. Da kann ich mal sagen, also ich wollte auch einmal, habe ich mal gehört so von ein paar Leuten, die sowas machen und dann, weil es Leute waren, die ich kenne und ehrlich gesagt, ich habe nicht gedacht, dass sie so einen Quatsch machen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe mal dorthin, um ihnen zu zeigen, dass es Blödsinn ist, was sie machen. Übrigens, natürlich, die müssen dann immer sich in eine Stimmung bringen. Die müssen das Licht ausmachen und dann höchstens eine Lampe an und weiß nicht was. Und natürlich schreiben sie und weiß nicht was. Und dann schreiben sie so Zahlen auf und Nummern und so. Und dann macht der eine, da haben sie so eine Münze. Und dann müssen immer zwei Leute den Finger auf die Münze tun. Und dann sagen sie, dass diese Münze bewegt sich zu einem Buchstaben oder zu einer Zahl. Und dann sagen sie, der Djinn bewegt sich die Münze durch die Hände von ihnen und möchte ihnen etwas mitteilen. Ja? Dann haben sie, und das Problem ist, dass die Katastrophe ist, wenn jeder den gesunden Glauben hat, weiß, dass es Quatsch ist, was sie einem erzählen. Aber das Traurige ist, während die das machen, bewegt sich dann die Münze. Natürlich, die bewegen sie selbst ein. Das ist kein Geheimnis. Aber die bewegen sie selbst und dann fragt der eine den anderen und sagt ihm, hast du die Münze bewegt? Sagt er, nein. Und sagt der andere, hast du auch nicht bewegt? Sagt er, nein. Und sagt jeder zu anderen, schwöre bei Allah, du hast sie nicht bewegt. Und jeder schwört bei Allah, ich habe sie nicht bewegt. Ja? Und natürlich, da kam auch nichts Großes bei raus. Also kam hier ein Quatsch raus, hat keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Hand auch mal drauf tun. Und dann habe ich absichtlich die Münze bewegt. Und die dachte wirklich, die Münze wird sich bewegen. Ja? Die sind so leichtgläubig. Die denken wirklich, also man kann die so leicht ärgern, ja. Deswegen wundere ich mich gar nicht mehr über die ganzen Sekten, die es gibt im Islam. Die ganzen, Pseudo-Sheikhs, diese Ahl al-Bid'a, Leute wie Nazim und so ein Quatsch von Naqshbandiya, die anfangen, den Leuten Sachen zu erzählen. Die Leute glauben alles. Die Leute glauben alles. Die erzählen einem, erst heute haben wir es gesehen, ja. Die erzählen einem, dass ihre Tariqa abstammt von Abu Bakr radiallahu anhu. Ja. Und natürlich nicht von Abu Bakr, die zeigen dir den Isnad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, dann noch Sahabi, und dann geht's weiter, ist zu ihrem Sheikh, den großen Dajjal, den Nazim oder andere. Ja? Und dann, das Problem ist, also jetzt sagen wir mal eine Sache, jetzt objektiv betrachtet, ganz objektiv sind wir jetzt, okay? Wenn jemand, so kennen wir aus der Hadith-Wissenschaft, wenn jemand eine Bid'a überliefert, und andersrum, wenn jemand ein Mubtada ist, wenn jemand selbst ein Mubtada ist, jemand der Bid'a macht, okay? Und er überliefert etwas, wo wir uns ja gerade darüber nicht einig sind. Ich sage, es ist eine Bid'a und er sagt, Muhammad hat das gemacht. Okay? Wenn er das jetzt auch noch überliefert selbst, dann niemals kann der Isnad stimmen. Das geht nicht. Weil er überliefert etwas, was seine Bid'a unterstützt. Darüber sind wir uns ja gerade nicht einig. Das heißt, er muss jemand anders finden, der ihm diese Bid'a überliefert hat. Wenn überhaupt. Okay? Allah muss da. Naja, auf jeden Fall, das nur so am Rande überlegt. Gemerkt. Deswegen, also wie gesagt, die Leute sind so gleichgläubig, deswegen wirklich, was die Leute machen, das ist eine Sache und was die Religion sagt, ist manchmal eine ganz andere Sache. Ja. Nur falls man auf die Idee kommen sollte, was wir gerade gesagt haben mit Buchstaben und so, hat überhaupt nichts zu tun mit zum Beispiel manche Gedichte im Arabischen, erwähnen sie Worte und jeder Buchstabe bedeutet eine Zahl. Und dann sagen sie dadurch am Ende des Gedichtes zum Beispiel die Jahreszahl, an der eine bestimmte Person gestorben ist. Oder an diesen Jahreszahl ist das Gedicht geschrieben worden. Das hat damit natürlich gar nichts zu tun. Ja? Manche Buchstaben haben bei diesen Sachen einen bestimmten Wert. Und das war's. Ja? Aber mehr auch nicht. Aber manche Leute wenden das auch auf den Koran an. Und das ist, dann hört es aber dann auf langsam. Weil, das heißt langsam, das ist die rote Linie überschritten. Weil der Koran wird nicht Tafsir gemacht mit so einem In diesem Bezug Blödsinn, weil es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist und deswegen dürfen sie so etwas überhaupt nicht sagen in Bezug auf den Koran. Ja. Ja. Dann, liebe Geschwister, sind wir beim nächsten Kapitel. Und zwar An-Nushra. An-Nushra bedeutet nichts anderes. sprachlich das Trennen. Und in der Definition bedeutet es Hallus Sihri an al Mashur. Das heißt, dass man den Sihr unwirksam macht. Jemand ist betroffen mit Sihr und möchte jetzt den Sihr unwirksam machen. Und wir haben die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam wunderbar und klar bekommen. Und Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu arda sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gefragt worden ist über ein Nushrah. Ein Nushrah ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagte er hier, min amalish shaytan. Es ist eine Tat des Shaytan. Oder gehört zu den Werken des Shaytan. Und insofern wissen wir, egal was andere Gelehrte gesagt haben, manche Gelehrte haben gesagt, möge Allah barmherzig sein, dass man, wenn man ein Mashur hat, das heißt jemand, der ist mit Sihr befallen, darf man Sihr auf ihn anwenden, damit der Sihr beseitigt wird. Weil sie sagen, das Problem bei Sihr ist was? Dass man Sihr anwendet, damit eine Person geschädigt wird. Das ist Haram. Aber sie sagen, wenn du jetzt den Sihr anwendest, um diesen Schaden wieder wegzunehmen, dann ist es erlaubt. Okay? Das ist ein logischer Schluss, aber wir sagen, solange der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es ist ein Werk des Shaitan, sagen wir, es ist ein Werk des Shaitan. Und deswegen, was ist der richtige Weg, Sihr wegzunehmen bei einer Person oder zu entfernen oder aufzulösen? Ganz einfach durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die zum Beispiel das Lesen des Koran, die Mu'awwidhat, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas und andere Ad'iyah, Lugat von Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Und dieser Hadith, ist bei, den ich gerade erwähnt habe, ist bei Imam Ahmad, bei Abu Dawud. Und der Isnad ist Jayid, sagte der Autor, rahimahullah ta'ala. Ja. Und auch anderswo ist der Hadith. Ja. Gut. Und Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt über diese Sache. Darf man Sihr mit Sihr entfernen? Dann sagte er, Ibn Mas'ud pflegte die Sachen alle zu verabscheuen. Ibn Mas'ud pflegte die Sachen alle zu verabscheuen. Und hier, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, erinnert uns an eine wichtige Sache. Und zwar, wenn die Gelehrten früher, Imam Ahmad ibn Hanbal war ein Gelehrter des 3. Jahrhunderts, wenn er redet über Karahia, Hass, oder über das Ibn Mas'ud etwas zu hassen pflegte, dann gehen wir davon aus, liebe Geschwister, dass damit gemeint ist Haram und nicht Makruh. Ja? Weil die Definition von Makruh ist im Fiqh bedeutet, etwas, wenn man es tut, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen und wenn man es unterlässt, wird man dafür belohnt. Das ist Makruh. Aber was die Gelehrten früher teilweise als Makruh gehalten haben, ist Haram. Warum? Weil sie wollten nicht Haram sagen und sie haben gesagt, das Wort Haram reservieren wir für Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagen, was Haram, was Halal ist. Wenn wir etwas dazu erfinden, erfinden meine ich jetzt im Sinne von dazu fügen, weil die Scharia darauf hinweist, dann sagen wir nicht Haram aus Gottes Furcht, weil wir uns auch irren könnten. Sagen wir lieber Makruh. Aber sie meinen damit Haram. Ja? Und deswegen sagen wir, dass also Imam Ahmad sich da der Meinung von Ibn Mas'ud angeschlossen hat und der Ansicht war, dass es Haram ist. Ja. Ja, dann liebe Geschwister, und zwar wurde Ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, gefragt über jemanden, der mit Sihr befallen ist. Und gemeint ist in diesem Fall jemand, der sich seiner Frau nicht mehr zugeneigt fühlt, seine Frau nicht mehr mag. Warum? Weil er mit Sihr befallen ist. Dann sagt er, soll man Nushra auf ihn anwenden? Soll man Sihr machen, um den Sihr zu beseitigen? Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. Sagt er, das ist überhaupt kein Problem, denn sie wollen dadurch Gutes tun. Und etwas, was nutzt, das ist uns nicht verboten worden. Ja? Und Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, war der Ansicht, er sagte, لا يحل السحر إلا ساحر. Nur ein Sahir kann den Sihr auch wieder wegnehmen. Ja? Aber, oder nur ein Sahir soll den Sihr wieder beseitigen. Und wie dem auch sei, wir respektieren die Ansichten von den edlen Gelehrten, von den Tabi'in. Nur wir wissen, ein Tabi'i, wenn er etwas sagt, seine Aussage ist kein Beweis. Ist kein Beweis. Ja? Nur diese Ansichten, dass es sie gibt, ist wichtig zu wissen, damit, wenn jemand diese Ansicht vertritt, dann ist er nicht aus dem Ahl Sunna raus deswegen. Ja, auch wenn wir sagen, nein, das ist falsch, was er gesagt hat, weil erstens wegen dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und zweitens, meine, wofür gibt es die Ad'iyah aus dem Koran, aus der Sunna? Und warum sollen wir zu einem Sahir gehen, a'udhu billah, statt die Sachen anzuwenden, die im Koran stehen? Und warum sollen wir uns dieser Gefahr aussetzen, dass wir zu einem Sahir gehen und dann unsere Gebete nicht akzeptiert werden? Warum? Ja. Und dann ist nur noch, ich meine, stellt euch mal vor, jemand, der zu einem Sahir geht oder Kahin geht, ist nur noch eine Sache des Herzens, ob er ihm glaubt oder nicht glaubt. Nur noch eine Sache im Herz. Glaubt ihr ihm, ist aus dem Islam raus. Glaubt ihr ihm nicht, dann hat er auch schon eine Sünde begangen. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, fasst das alles zusammen und er sagt sinngemäß, dass die Ansicht dieser Gelehrten widerspricht nicht dem Hadith. Und er sagt, rahimahullah, An-Nushra hallus sihri anil mas'hur. Nushra bedeutet, den Sihr am mas'hur zu beseitigen. Und er sagt, es sind zwei Arten. Entweder, indem man Sihr macht, um Sihr zu beseitigen, das gehört zu den Werken des Shaitan. Oder, und dann sagt er, so haben wir zu verstehen, was Al-Hasan Basri gesagt hat, sagte Rahimahullah. So haben wir zu verstehen, was Al-Hasan Basri, Rahimahullah, gesagt hat. Oder, und der Nashir, das heißt derjenige, der den Sihr versucht wegzumachen, will dadurch, und auch der andere, der befallen ist im Sihr, die wollen dadurch dem Shaitan näher kommen, ja. Und dadurch werden die Taten des Mas'hur und des Sa'ad zunichte. Und die zweite Art ist, sagt der Rahimahullah, die zweite Art von Nushra ist, dass man Ruqya macht und die Ta'abudat liest und Dinge verwendet, die Heilmittel verwendet und erlaubte Duas macht. Und dies alles ist erlaubt. Rahmatullahi alayh. Möge Allah ihn für diese Zusammenfassung belohnen. Möge Allah ihn für diese Zusammenfassung belohnen. Ja. Liebe Geschwister, nächstes Kapitel. Ma ja'a fi at-tatayyur. At-tatayyur haben wir gesagt, und wir wiederholen es noch einmal, aber weil es ein extra Kapitel ist, wiederholen wir die Definition noch einmal. Und zwar, wenn man etwas hört oder etwas sieht und dann denkt, dass dies ein Zeichen ist, dass es schlecht ist, dass ich die Sache weitermache. Irgendeine Sache möchte ich machen, und dann sehe ich, der Vogel fliegt nach links, zum Beispiel, oder ein Glas zerbricht, oder ich höre ein Wort von irgendjemandem, der gerade spricht, mein Nachbar ruft mich an und sagt irgendetwas, und dann denke ich, das ist bestimmt ein schlechtes Zeichen. Oder umgekehrt ein gutes Zeichen. Diese Sachen, das ist Tatayyur. Das ist Tatayyur. Und dieser Tatayyur widerspricht dem Tawhid. Warum? Weil es bringt den Menschen dazu, dass er sich nicht mehr stützt auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil man sich auf eine Sache stützt, die überhaupt keine Ursache hat und keine Wirkung hat. Man bildet es sich nur ein. Man bildet es sich nur ein. Und eigentlich hätten wir Allah um Hilfe bitten müssen in dieser Angelegenheit. Und wir vertrauen lieber auf irgendein Wort, was wir plötzlich gehört haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. So diene ihm und vertraue auf ihn, Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist At-Tira haram. Ja. Und jetzt schauen wir uns dazu einen Vers aus dem Koran an. Schauen wir uns in Surat Al-A'raf im 131. Vers. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es geht um die Kinder Israels mit Musa a.s. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns. Das heißt, dies steht uns zu. Das ist unser Anrecht, dass uns etwas Gutes passiert ist. Und wenn sie etwas Böses traf, sahen sie ein böses Vorzeichen in Musa und denjenigen, die mit ihm waren. Ja? وَإِنْ تُصِيبُمْ سَيَّا يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Das heißt, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, den Kindern Israels, haben sie gesagt, das ist bestimmt wegen Musa und seinen Leuten. Also, das ist ein schönes Beispiel, weil da sieht man, es hat einem gar nichts zu tun. Ja? Im Gegenteil, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten von ihnen nicht. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja? Das heißt also, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, sie haben gesagt, unser Vorzeichen dieses böse Vorzeichen ist bestimmt wegen Musa und Harun und seinen Leuten. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr das Vorzeichen ist bei Allah. Das heißt, Allah hat in diesem Fall das Wort Ta'ir, das böse Vorzeichen, verwendet, aber er meint damit etwas anderes. Und zwar gemeint ist damit, in diesem Fall, das heißt, dass das, was euch getroffen hat an schlechten Sachen, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht von Musa und seinen Leuten. Ja? Das ist damit gemeint. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja. Und dann lesen wir ebenso in Surat Yasin im 18. Vers über ein Volk, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala auch Gesandte gesandt hat. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 18. Vers, sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Ja? Wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch ganz gewiss steinigen und euch wird ganz gewiss schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Ja? Das Gleiche. Sie sahen in den Propheten immer der Grund dafür, dass es ihnen schlecht geht. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Das war eben ihre Niederlage deswegen. Ja? Und man sieht wirklich, man sieht also in diesen Beispielen schön, dass der Prophet, der nur Gutes überbringt von Allah subhanahu wa ta'ala, wie kann es sein, dass in ihm was Schlechtes ist? Nee, kann nicht sein. Deswegen diese Vorzeichen, diese Ursache wirkt nicht, ist nicht vorhanden in Musa und seinen Leuten, und auch nicht in diesen Propheten, in denen Surat Yasin erwähnt worden ist, sondern in ihnen selbst. Ihre Taten sind das, was sie, das heißt, das Schlechte, was sie getroffen hat, ist aufgrund ihres Kuffers und ihres Schirk und ihres Fest. Abu Huraira radiallahu anhu arda überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Diesen vier Worte, die wir erklären müssen. Ja. Er sagt erstens, la adwa. Es gibt keine Übertragung von Krankheiten. Sagt er, sallallahu alaihi wasallam. Wa la tiyara. Das ist kein tiyara. Tiyara wollen wir nicht nochmal erwähnen, zum dritten Mal. Sagt er, und keine hama und kein safar. Safar ist der Monat Safar. Nach einer Ansicht. Ja? So. Was meint er mit La Adwa? Es gibt keine Übertragung von Krankheiten. Manche Leute sagen, Gelehrte sind der Ansicht, Krankheiten können nicht übertragen werden von einer Person zur anderen Person. Und wer das sagt, hat leider nur einen Teil der Hadithe genommen und einen anderen Teil also nicht berücksichtigt. Weil offensichtlich gibt es schon, dass die Tatsache, dass Krankheiten übertragen werden können. Denn wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sahih Muslim sagt, er la yuradu mumridun ala musih. Lasst nicht die kranken Kamele zu den gesunden Kamelen gehen. Ja? Und offensichtlich, warum? Damit sie nicht übertragen wird, einer auf den anderen. Dann sagt er sallallahu alaihi wa sallam, firra min al majdumi firaraka min al asad. Hadith bei Bukhari, er sagte, flüchte vor Al-Majzum kann mehrere Sachen bedeuten, unter anderem, der mit der Pest befallen ist. Okay? Also flüchte vor demjenigen, der mit der Pest befallen ist, als würdest du vor einem Löwen flüchten. Und klar, ich meine, die Sache ist klar, dass die Pest kann übertragen werden. Und wir wissen, wenn man in einer Stadt ist, wo die Pest ausgebrochen ist, soll man nicht aus ihr raus. Und wenn man zu einer Stadt gehen will, wo die Pest ausbrochen ist, darf man nicht hier näher reingehen. Offensichtlich, weil die Pest übertragen wird. Okay? Insofern wissen wir, zusammengefasst bei diesem Thema, erstens, die Hadithe, wo es heißt, es gibt keine übertragenen Krankheiten, bezieht sich auf Krankheiten, die nicht übertragen werden, und die Hadithe, wo es Übertragung von Krankheiten gibt, die beziehen sich eben auf die Krankheiten, wo es übertragen wird, die ansteckend sind, die übertragen werden können. So. Und die zweite Sache, warum der Prophet das so pauschal abgelehnt hat, es gibt keine übertragenen Krankheiten, ist derjenige, dass die Herzen verbunden werden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir wissen, dass keine Krankheit sich selbst übertragen kann. Und wir wissen, viele Menschen sind krank und die anderen werden nicht krank. Die meisten werden nicht krank. Und sehr viele Menschen, innerhalb einer Familie, 5 Leute, 2 werden krank, 3 werden nicht krank. Wie kann das sein? Das heißt, wir wissen letztendlich, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, wer krank wird und nicht krank wird. Und deswegen, wenn wir die Hadithe in Einklang bringen wollen, bedeutet das für uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beibringen wollte, dass unsere Herzen sollen sich verbinden oder sollen vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass die Krankheit nur übertragen werden kann, wenn Allah es will. Und wenn Allah es nicht will, dann wird es nicht übertragen. Und es gibt manche Ad'iyah, die man spricht, durch Krankheiten wird nicht übertragen. Ja? Zum Beispiel, wenn man sagt, Alhamdulillah, alladhi afani mimma abtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Wenn man diesen Dua spricht und jemanden gesehen hat, der krank war, wird man niemals die Krankheit bekommen des anderen. Okay? Obwohl eigentlich Krankheit übertragbar ist und weiß nicht was, aber man bekommt sie nicht. Weil es Gründe gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, sodass es eben nicht passiert. Ja? Und das ist die Zusammenfassung, die Begrüßung von dieser Thematik, die groß ist. Weil es gibt zum Beispiel einen Hadith des Propheten Sassana bei Bukhari und bei Muslim, der stark darauf hinweist, dass eben Krankheiten überhaupt nicht übertragen werden. Und zwar sagte der Prophet Sassana, es gibt keine Übertragung von Krankheiten. La adwa, keine Ansteckung. Dann sagte ein Mann, Ya Rasulallah, al-ibl takunu sahiha mithla al-dhiba. Wa alaykum as-salam. Fayadkhulu al-jamal al-ajrab. Und zwar sagte der Prophet Sassana, es gibt manchmal Kamele, die gesund sind, und manche Kamele, die krank sind. Und dann kommen die Kranken zu den Gesunden, und dann werden die Gesunden auch krank. Also er wollte ihm sagen, das ist doch übertragen Krankheiten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, فَمَنْ أَعْدَ الْأَوَّلْ. Wer hat dafür gesorgt, dass das erste Kamel krank geworden ist? Der erste Kamel wurde nicht übertragen von Krankheit. Okay? Wie dem auch sei, das als ein Hadith. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Hadithe. Und deswegen, wie gesagt, in Einklang, wenn wir die Einklang verstehen wollen, dann wissen wir, es gibt manche Krankheiten, die übertragen werden, und manche Krankheiten, die eben nicht übertragen werden. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wala safar. Ja? Safar, liebe Geschwister, bedeutet, ist der Monat Safar. Ja? Und manche Araber, also eine Erklärung ist, dass manche haben gesagt, Safar ist ein Monat, bei dem es nicht gut ist zu heiraten oder irgendwas Besonderes zu machen. Ja? Und das stimmt nicht. Das ist also Quatsch. Und das ist wie andere Monate. Und das gleiche wurde gesagt über Shawwal. Ja? Deswegen hat der Aisha oder der Anhalt so den Leuten erklärt, dass es ja nicht stimmt, weil er hat in Shawwal geheiratet und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie. Wie dem auch sei, das spielt also keine große Rolle. Und er sagte, jetzt habe ich die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, macht aber nichts. Wala hamata. Al-hama ist ein Vogel, der aussieht wie der Puma. Und manche sagen, es ist der Puma. Und das ist einfach ein Glaube bei den Arabern gewesen. Sie haben gedacht, wenn jemand ermordet worden ist, dann werden seine Knochen so wie dieser Vogel, werden die Knochen verwandelt sich in diesen Vogel, den man natürlich nicht sehen kann. Und dann schreit er praktisch diese unsichtbare Seele so lange, bis man endlich sich gerecht hat bei dem Mörder. Ja, so haben sie gedacht. Und das natürlich ist Quatsch. Und somit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache abgesprochen. Und die Sache stimmt also nicht. Ja. Wallahu ta'ala. Ja. Ja. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam als letztens, wala naw'a. Wir wissen, an-naw' sind die der Singular von Anwa und bedeutet die Stationen des Mondes, die 28 Stationen des Mondes, und sie haben auch gedacht, dass dadurch ein Beweis ist, dass irgendetwas Gutes oder Schlechtes passiert. Wa alaikum salam. Und auch diese Sache ist Quatsch. Und dann sagte der Prophet als letzte Sache, wada rula. Und der Rul ist der Plural von Raula und bedeutet auch nichts anderes, als dass manche Leute sich anscheinend eingebildet haben, wenn sie auf Reise gegangen sind, dass der Shaitan ihnen irgendwie erscheint in bestimmten Farben. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei. Wir haben gesagt, das sind alles Beispiele nur dafür, dass dies alles zum Thema At-Tiyarah gehört oder Shirk gehört oder At-Tatayyur in diesem Fall jetzt. Ja. Dann ist überliefert bei Anas ibn Malik, über Anas ibn Malik, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'l. Er sagt, es gibt keine Übertragung von Krankheiten und es gibt kein Tiyara, aber was ich gerne mag, ist Al-Fa'l. Al-Fa'l bedeutet, dass man, und dann wird, ja, steht so im Hadith, sie sagten, O Gesandte Allahs, um Al-Fa'l, dann sagte Al-Kalimatu Tayyiba. Und zwar, dann wurde er gefragt, was heißt Fa'l? Dann sagte er, Fa'l bedeutet ein gutes Wort zu hören. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel irgendwas vorhat und dann hört man zufällig eine Person, die etwas Gutes sagt, dann darf man dadurch angespornt werden, aufgemuntert werden, diese Sache zu tun. Aber nicht, dass man glaubt, dass die Sache wirkt, ein Grund, dass es etwas Gutes passieren wird. Nein, aber man darf, wie ich gesagt habe, aufgemuntert werden und frohen Mutes sein und Hoffnung haben, dass es Gutes passiert, inshallah. Gutes passiert, inshallah. Aber es ist keine Ursache. Ja? Und deswegen, diese Sache ist erlaubt, und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dann ist überliefert worden über bei Abu Dawud Isnad, das heißt über Uqba ibn Amr, über den man sich nicht einig ist, ob er den Propheten also getroffen hat oder nicht. Und zwar sagt er, dass man bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam über At-Tira gesprochen hat, und dann sagt er, At-Tira, das Beste davon ist Al-Fa'l, das was wir gerade gesagt haben, das gute Wort. Wala tarud musliman. Und es darf einen guten Muslim niemals, abhalten. Das heißt, wenn man ein Muslim ist, wirklich ein Muwahhid ist, Tawhid umsetzt, darf einem diese Sachen, die man hört und sieht, etwas sieht oder hört, ja, niemals davon abhalten, eine Entscheidung, wenn man eine Entscheidung gefallen hat oder eine Entscheidung fallen wird. Niemals. Ja. Das heißt, ich darf niemals durch, meinetwegen, das Brechen von Scherben, meine Entscheidung verändern. Niemals. Sagt, la tarud musliman. Es bringt einen Muslim niemals dazu, die Entscheidung zu ändern. Und es weist darauf hin, dass es eine Form des Schirk ist. Sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi nicht gesagt, es hält einen Muslim niemals davon ab. Und dann sagt er, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتْ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Wenn man etwas gesehen hat, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, was man hasst, dann soll man sagen, oh Allah, niemand erschafft die guten Dinge oder bringt die guten Dinge außer dir, und niemand wendet die schlechten Dinge ab außer dir, und es gibt keine la hawla wa la quwwata illa billah, bedeutet nach einer von verschiedenen Auslegungen, es gibt keine Zustandsänderung von Gutem zu Schlechtem oder Schlechtem zu Gutem, oder besser gesagt in diesem Fall von Schlechtem zu Gutem, wala quwwata, und keine Kraft, dass wir auf diesem guten Weg bleiben, außer dich, wa illa bika, also außer mit dir, Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, denke ich, ist die Maghrib-Zeit eingetroffen. Ich schlage aber vor, dass wir nach Maghrib noch ungefähr 5 bis 10 Minuten machen, inshallah. Okay? Weil dann sind wir fertig. Aber ich möchte nicht, dass die Brüder, die kommen zum Gebet, auf uns warten müssen. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Folgende Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wa ta'ala, sagte: At-tiratu shirkun, at-tiratu shirkun, wa ma minna illa, walakin Allah yudhibuhu bit tawakkul. Er sagte radiallahu anhu, und es wird dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben, und zwar: At-tiratu ist eine Form des Shirk. At-tiratu ist eine Form des Shirk. Und jeder von uns, Punkt, Punkt, Punkt, jeder von uns also, passiert es, dass er etwas sieht, was Gutes, und dann hat er Hoffnung, dass es was Gutes ist. Oder hört etwas Schlechtes und hat Angst, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Dann sagt er, walakin Allah, das heißt diese Einflüsterung des Shaitan, walakin Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das weg oder entfernt diese Gedanken durch das Gottvertrauen. Durch den Gottvertrauen. Der Hadith bei Abu Dawud, bei Tirmidhi, und der Tirmidhi, rahimahullah, sagte, der Hadith ist sahih. Und wenn es heißt At-Tiratu Shirk, das heißt At-Tiratu ist eine Form des Shirk. So habe ich direkt übersetzt, weil es im Arabischen auch nicht bestimmt ist. Im Arabischen kommt es auch unbestimmt vor. Und wir wissen, wenn es unbestimmt vorkommt, ein unbestimmter Artikel, At-Tiratu ist eine Form des Shirk. Das heißt, es ist nicht der Shirk, der einem aus dem Islam hinauswirft, solange man nicht denkt, dass, und das denkt inshallah keiner, dass das Wort, was man gehört hat, selbst wirken kann oder ähnliches. Ja. Aber manchen Hadithen kommt zum Beispiel vor, Ash-Shirk, der Shirk. Zum Beispiel sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Bayna al-Rajuli wa bayna al-Shirki wal-Kufri tarku al-Salah. Er sagte, was zwischen dem Menschen und dem Shirk bestimmt und dem Kufr steht, ist die Unterlassung des Gebetes. Und deswegen ist der Hadith ein klarer Beweg dafür, dass es tatsächlich um hier bei dem Hadith, wenn man nicht betet, um die große Form des Schirk geht, um die große Form des Kuffer geht, und nicht, wie manche Gelehrte gesagt haben, oder sogar viele Gelehrte gesagt haben, dass es um eine Form des Kuffer, um die kleine Form des Kuffer geht, wallahu ta'ala a'la. Ja. Ja. So, was bedeutet Gottvertrauen? Gottvertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dass er derjenige ist, der das Gute herbeibringt und er derjenige ist, der das Schlechte von einem abwendet und sich dabei auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, während man gleichzeitig handelt. Und zwar, wie handelt, so wie Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat, dass man handelt. Wenn man sich aber nur einfach auf Gott vertraut und nicht handelt, dann hat das nichts zu tun mit Tawakkul, ja, wie wir es im Islam verstehen. Ja. Dann, dann ist überliefert in Hadith von Ibn Amr, dass folgendes gesagt worden ist: Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak. Derjenige, den at-tiyara abhält, etwas Bestimmtes zu tun, was er vorhatte, der hat Schirk begangen. Und dann sagten sie, وَفَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ? Was ist die Sühneleistung dafür, die Kafara dafür? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, أَن تَقُولُوا اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. Und zwar, oh Allah, es gibt nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Und es gibt keinen Vogel, es sei denn, er kommt von dir. Und es gibt keinen Gott außer dir. Und das bedeutet, auf Deutsch übersetzt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, es kommt von dir. Dieser Satz ist klar. Ja? Das heißt, das Gute kommt nicht von dem, was wir gesehen oder gehört haben. Das ist keine Ursache. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wa la tayra illa tayk, und es gibt keinen Vogel, es sei denn, er kommt von dir. Also, du bist der Schöpfer der Vögel. Ja? Und diese Vögel sind, und du hast nicht also dafür gesorgt, dass die Ursachen in dem Vogel sind, irgendwo hinfliegt, das würde bedeuten, dass gut oder schlecht ist, sondern die sind eine Schöpfung von dir, wie alle anderen auch, und die sind nicht Ursachen für das, was sie dadurch verlangen, durch At-Tiyara. Und dann sagt er, wala ilaha ghayrik, und es gibt keinen Gott außer dir. Das ist der Tawhid, damit man abgebracht wird von dem Schirk, den man begangen hat, und dadurch seine Sünde wieder also reinigt. Ja. Na. Das ist, was wir aus diesem Kapitel gelernt haben. Und eine letzte Aussage von Al-Fadl ibn al-Abbas, radiallahu anhu wa arda, überliefert bei Imam Ahmad und anderen. Es ist umstritten, ob die Überlieferung authentisch ist oder nicht. Aber er sagte, was jetzt nicht im Widerspruch steht zu dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Und zwar, innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddak. Tira ist alles, was dich dazu bringt, etwas zu tun oder dich davon abhält, etwas zu tun. Also etwas Gutes hören, ne? Und was bringt dich dazu, das zu tun oder dich davon abhält. Wallahu ta'ala a'lam. Und wir haben gesagt, nochmal zur Bestätigung, weil das vielleicht nicht, weil man vielleicht das nochmal zweimal hören muss. Und zwar, wenn man etwas Gutes hört oder etwas Gutes sieht und es für einen eine Aufmunterung ist, dann etwas zu erst recht zu tun, ja, aber nicht, dass man es als Beweis nimmt, dass etwas Gutes passieren wird oder dass die Entscheidung gut ist, dann ist es in Ordnung, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, yu'jibuni al-fa'al, und dann fragten sie ihn, wo gesagt Allah, was ist al-fa'al? Und dann sagt er, al-kalima al-tayyiba, das heißt ein gutes Wort, das man hört. Ja, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.